Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, seien Sie willkommen zur Krimistunde. Heute stellen wir Ihnen den Science-Fiction-Krimi Vollständige Transplantation, das manipulierte Ich von Stefan Destunis vor. In diesem Hörspiel wird nach der Möglichkeit totaler Manipulation gefragt. Was würde passieren, wenn es technisch machbar wäre, ein Gehirn in einen anderen Körper zu verpflanzen? Und wie würde ein Geheimdienst sich diese Operationsmethode zunutze machen? Auch wenn es die Möglichkeit der Gehirntransplantation noch nicht gibt, das Problem ist aktuell. Es ist das der erschreckenden Nähe der technisch-wissenschaftlichen Entwicklungen mit ihren positiven Perspektiven und der fahrlässigen und abstoßenden Selbstverständlichkeit, mit der diese neu gewonnenen Resultate zur möglichst umfassenden Vernichtung gerade jener Logik verwendet werden, die das neue Wissen zuvor ermöglichte. Seit 10 Minuten stehe ich unter dem Dach zum Schnellifteingang. Es ist kalt hier oben. Über mir sind eine Menge Sterne. Drüben auf dem Dach vom Block A ist ein Lufttaxiunternehmen. Der Landeplatz ist erleuchtet. Ab und zu startet ein Aerotaxi oder landet. Der C-Block, auf dem ich stehe, ist nicht ganz so hoch. Aber für meine Zwecke ist es ausreichend. Von hier aus bis zum Geländer des Dachlandeplatzes sind es etwa 10 Meter. Dann kommen abgründige 137 Stockwerke. Direkt vor dem C-Block gabeln sich 3 Hochstraßen. Bester Beton. Absolut zuverlässig. Da dürften selbst die größten medizinischen Fortschritte wenig nützen. Und sie haben erstaunliche Fortschritte gemacht. Komm doch endlich! Bob, was machst du denn da? Guck doch mal, komm her, was dieses Reisebüro hier anbietet. Wir verpassen unser Flugzeug. Du, das ist toll. Wochenende in einem Hotelsatelliten. Umlaufzeit 3 Stunden. Die ganze Erde liegt Ihnen zu Füßen. Hin- und Rückflug in einem Raumgleiter im Preis inbegriffen. Ein ganz schön teures Wochenende. Aber wenn du noch lange hier herumstehst, können wir nicht mal einen Wochenendausflug auf der Erde machen. Unser Flugzeug geht in 20 Minuten, mein Lieber. Eigentlich müsste ich mir ja auch noch einen Film kaufen. Oh, du bist ekelhaft. Sieh mal, da drüben wird ein Aerotaxi frei. Dann komm, schnell. Der Hubschrauber stand drüben auf der anderen Seite der Einkaufsebene. Wir rannten zu einer Betonbrücke, die über den Schnellzubringer in der Mitte führte. Wir hatten den Übergang gerade erreicht, als der Rotor anlief und den Hubschrauber ein Stück vom Boden hob. Dann ging alles so verdammt schnell. Der Hubschrauber drehte sich und kam direkt auf uns zu. Es war ein automatisch gesteuerter Hubschrauber, dessen Steuerung ausgefallen sein musste. Ich gab Susanne einen Stoß. Sie rutschte den schrägen Aufgang zum Überweg hinunter. Ich wollte von der Brücke springen. Vorsicht! Passen Sie doch auf! Springen Sie! Antun Sie doch was! Vorsicht! In dem Augenblick kippte der Hubschrauber nach vorne über. Eins der Rotorblätter knallte mir in den Magen gegen. Ich sah noch etwas durch die Luft fliegen. Langsam wurde es dunkel. Angenehm dunkel und still. Es wurde langsam hell um mich herum. Viel zu langsam. Mein Geist schwebte irgendwo weit entfernt von meinem Körper. Und das mit schwerer Schlagseite. Langsam. Langsam hörte das Umkippen auf. Aber ich fühlte mich noch immer merkwürdig vielfach. Als ob ich in mir selber nicht mehr zusammenpasste. Hallo, Bob. Wie fühlen Sie sich? Versuchen Sie, die Augen aufzumachen. Ich will nicht. Ich wollte wirklich nicht. Denn diese Stimme war mir viel zu bekannt. Sie gehörte Max Borg, dem Chef der militärischen Abwehr- und Sicherheitsabteilung, Mauser genannt. Diese Abteilung hatte dank Max Borg eine sensible Nase, die überall herumschnüffelte. Bob, kommen Sie zu sich. Sie liegen schon 2 Wochen so herum. Wo bin ich? Im Militärkrankenhaus der Mauser. Was ist passiert? Ach, machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Sie haben unwahrscheinliches Glück gehabt, dass ein Rettungshubschrauber in der Nähe war. Der hat Sie gleich hierher gebracht. Reden Sie doch nicht so um die Sache herum. Was war los? Na, also meinetwegen, der dämliche Hubschrauber hat eine ziemliche Verwüstung angerichtet. Was ist mit Susanne? Keine Angst. Sie hat nur ein paar Kratzer abbekommen. 3 andere Passanten waren gleich tot und bei Ihnen sah es zunächst auch nicht besser aus. Erzählen Sie mir genaueres. Langsam wurde mir klar, dass der betreffende Samstag einen radikalen Wendepunkt in meinem Leben darstellte. Bei dem Hubschrauber ist die Steuerungsautomatik ausgefallen. Er ist regelrecht amok gelaufen. Sie haben den Rotor abbekommen, und zwar so, dass außer Ihrem Kopf, es ist nicht mehr viel ganz geblieben. Ich fühlte mich ohnehin nicht besonders. Mein Inneres bekam wieder Schlagseite und kippte beständig um. Schließlich piekte eine Kanüle in meinem Arm und langsam wurde alles sehr, sehr viel klarer. Weiter. Erzählen Sie. Sie haben doppeltes Glück gehabt. Nicht nur die Sache mit dem Rettungshubschrauber, sondern eine Stunde vorher ist hier ein Mann gestorben, der in allen kritischen Kohärenzfaktoren mit Ihnen übereinstimmte. Ich bin ja kein Mediziner, lassen Sie sich das von einem Arzt erklären. Aber unsere Chirurgen haben ein Meisterwerk vollbracht. Sie haben Ihr Gehirn in den völlig intakten Körper dieses Mannes transplantiert. Ja? Was sagen Sie nun, Bob? Ich war also gar nicht mehr ich, sondern ein ganz anderer. Oder war ich doch noch ich? Weil die Persönlichkeit mit dem Gehirn zusammenhängt. Und mein Gehirn hatte ich ja noch. Komischer Gedanke, dass ich jetzt ganz anders aussah. Lernen Sie sich kennen. Sie haben noch genug Zeit. Vor Ende des Monats dürfen Sie hier sowieso nicht raus. Wer war der andere? Ich meine, wie hieß er und was war er für ein Mensch? Ja, das werden wir alles noch besprechen. Zunächst nur so viel. Er hieß Frank Parek und war Häftling unseres Abwehrdienstes. Er kam beim Fluchtversuch ums Leben. Man hat einen Spiegel gebracht. Vorsichtig stand ich auf. Mein Kopf war bandagiert, sodass ich meine Haare nicht sehen konnte. Das heißt, seine Haare. Jedenfalls war ich jetzt größer. Mein neuer Körper war kräftiger. Ich hatte muskulöse Arme und sah ziemlich durchtrainiert aus. In dieser Hinsicht hatte ich also profitiert. Na, wie fühlen Sie sich? Ein bisschen ungewohnt. Ich fühle mich nicht als Einheit, sondern irgendwie, ich weiß nicht, zerrissen. Ach, das gibt sich. Legen Sie sich wieder hin. Morgen reden wir weiter. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Was ist mit Susanne? Und wir haben ihr gesagt, dass sie nicht mehr leben. Auch ihren Eltern haben wir diese Mitteilung gemacht. Offiziell sind sie zusammen mit den 3 anderen Opfern beigesetzt worden. Der Chef der Verkehrssektion hat eine ergreifende Rede gehalten. Die können Sie sich auf dem Bildschirm ansehen. Sie hatten mich für tot erklärt. Obwohl ich noch lebte. Das war der erste Schock in meiner neuen Fassade eines Frank Parek. Als nächstes wollte ich diesem blasierten Geheimdienstchef meine Meinung ins Gesicht brüllen über ihn und seinen kümmerlichen Verein. Doch irgendjemand setzte eine Injektionspistole auf meinen Arm und schoss ein Schlafmittel in meinen Kreislauf. Setzen Sie sich. Wollen Sie was trinken? Sie haben mich hier eingesperrt wie einen Gefangenen. Seit einem Monat sitze ich hier. Ich verlange eine Erklärung. Dazu sind Sie ja hier. Nun setzen Sie sich doch endlich. Wollen Sie Eis? Meinetwegen. Vor Ihnen auf dem Schreibtisch liegt eine Datenkarte. Lesen Sie mal. Das ist eine Arztrechnung. Richtig. Das ist die Rechnung einer totalen Transplantation, wie sie bei Ihnen gemacht wurde. Das kann ich nie bezahlen. Das brauchen Sie auch gar nicht, das übernimmt die Mauser. Aha. Dafür verlangen Sie aber eine Gegenleistung, habe ich recht? Ja. In Ordnung. Was soll ich machen? Jemanden umbringen? Ich will ganz offen mit Ihnen reden. Ihr Unfall kam uns nicht ganz ungelegen. Nach meinem Geschmack war er nicht. Ach, warum haben Sie mein Gehirn nicht einfach zu dem Rest gepackt und mitbegraben? Wozu dieser ganze Aufwand? Noch dazu mit einer geheimen Operationsmethode. Ich habe noch nie gehört, dass man Gehirne verpflanzen kann. Sie haben eine scharfe Beobachtungsgabe. Unsere Wahl war also doch nicht schlecht. Also jetzt reicht's mir. Vielleicht erzählen Sie mir endlich im Klartext, was dieses idiotische Theater soll. Langsam, langsam, langsam, mein Freund. Bin ja gerade dabei. Seit einem Monat suchen wir ein passendes Gehirn. Entweder besaß es nicht die geforderte Qualifikation oder es passte nicht zu unserem Mann. Sie wollen damit sagen, dass dieser Frank Parek schon länger tot war? Mhm. Und dass Sie nach einem neuen Gehirn für ihn gesucht haben? Mhm. Das ist ja ungeheuerlich. Na, beruhigen Sie sich doch. Dieser Frank Parek war Spion der anderen Seite. Seit 2 Jahren hat er im militärischen Entwicklungslabor die neuesten Geräte ausspioniert. Und dann haben wir das Schwein geschnappt. Einen Tag später hat der Idiot einen Fluchtversuch unternommen. Ist dabei erschossen worden. So. Und jetzt passen Sie mal gut auf, Bob. Sie sind Frank Parek. Sie werden seine Rolle für uns weiterspielen. Und wenn ich ablehne? Dann machen wir die Transplantation rückgängig. Mir bleibt wohl keine andere Wahl, nicht? Nein. Jetzt verstehe ich die ganze Geheimnistuerei. Und darum haben Sie mich für tot erklärt. Also gut. Ich muss akzeptieren. Ich habe es nicht anders erwartet. Wir werden Sie mit den Daten von Frank Parek füttern, bis Sie Frank Parek sind. Dann werden Sie als Frank Parek aus unserer Sicherheitsabteilung ausbrechen und zur Gegenseite zurückkehren. Dort kundschaften Sie für uns ein neues Verteidigungssystem aus. Sie meinen ausspionieren? Auch ganz wie Sie wollen. Das ist natürlich kein Kinderspiel. Die anderen werden Sie gründlich durchleuchten, weil Sie glauben, dass wir Sie umgedreht haben. Sie müssen also völlig in die Rolle von Frank Parek schlüpfen. Wir werden Sie entsprechend vorbereiten. Zu Ihrer Unterstützung bekommen Sie unseren besten Mann. Sein Deckname ist PP. Die Sache selbst wird Ihnen ja nicht schwerfallen. Sie sind ja Spezialist für Computersysteme. Und wenn die anderen erfahren, dass Frank Parek ein ganz neues Gehirn hat? Dann ist das Spiel aus. Aber noch wissen die ja nicht, dass eine solche totale Transplantation überhaupt möglich ist. Das beruhigt mich ja außerordentlich. Wann geht's los? Morgen früh. Morgen früh beginnen wir mit den Instruktionen. Vielleicht interessiert es Sie. Wir haben auch auf dem Gebiet der Gehirnumfunktionierung eine Menge Neuigkeiten aufzuweisen. Kann ich mir vorstellen. Man brachte mich in meinen goldenen Käfig zurück. Es war ein Apartment mit allen Schikanen. Allerdings hatte es keine Fenster und die Türen passten auch mehr zu einem Gefängnis. Ich stellte mich vor den großen Badezimmerspiegel. Bob Melos war also gestorben. Und zwar endgültig. Ich war jetzt Frank Parek. Von Beruf Spion. Dann sah ich mich genauer an. Parek war erschossen worden. Es musste also irgendeine Verletzung zu finden sein, wenigstens eine kleine Narbe, vielleicht vom Einschuss eines Laserstrahls. Aber ich konnte nichts finden. Parek hatte einfach keine Verletzung. Nicht die Spur davon. Er wurde fachmännisch getötet, indem sie ihm das Gehirn entfernt haben. Ich bin Frank Parek. Ich bin nicht Bob Melos. Ich bin Frank Parek. Parek. Parek. Geboren in Lotus. Meine Mutter spielt Klavier. Am liebsten impressionistische Literatur. Debussy. Mein Vater, Professor für Werbepsychologie, schrieb ein Buch mit dem Titel Die Werbepsychologie als Mittel zur Wiedereinführung dekadent laufender Persönlichkeiten in den normalen Zyklus. Ich bin Frank Parek. Ich interessiere mich für Biologie, Politik. Wiederholen Sie. Ich bin Frank Parek. Ich wurde am 27. April auf eine dringende Mission geschickt. Ich spionierte elektronische Verteidigungs- und Warnsysteme aus. Ich wurde dabei verhaftet. 27. April. Man hat versucht, mich zu beeinflussen. Ich ließ mich Verteidigungssysteme, ich bin der Alte. Im Geist Biologie, mein Chef ist Markus, Ideologie. Leiter der Sektion Sicherheit und Spionage. Markus. Wiederholen Sie. Ich bin Frank Sicherheit Parek, und Spionage. Debussy. Ich treibe Sport. Vater Professor. Schriebbuch. Titel. Wiederholen Sie. Zwei Jahre Werbepsychologie zur Wiedereinführung dekadent laufender Persönlichkeiten in den normalen Zyklus. Für Spionageabwehr. Schnellstudium Elektronik. Ich bin Frank Parek. Ein Jahr Kindergarten. Mutter spielt Klavier. 6 Jahre Schule. Ich habe eine Markus. Sicherheit und Spionage. Sie unterrichtet Einheitsnormalsprache. Ein Jahr harte Spionageausbildung. Habe ich an C-V-13A weitergegeben. Unbekannter Agent. 2 Jahre Ich wohne in einer kleinen Wohnung Südplatz. 3 Jahre Studium Biologie. 5 Politologisches Aufbaustudium. Südplatz. Schnellkurses für Spionageabwehr. Ich habe eine Schulfreundin, Brünett. Ein Jahr harte Spionageausbildung. Ich wohne in einer kleinen Wohnung Platz 5. Ich habe eine Schulfreundin. Die Werbepsychologie als Mittel zur Wiedereinführung in die. Sie unterrichtet Einheitsnormalsprache. Dekadent. Spionagenachrichten habe ich an CV13A. Alle Nachrichten an Markus über CV13A. Meine Mutter Debussy. Mein Name ist Parek. Frank Parek. Parek. Sie ist brünett und liebt Farbe Blau. Sie ist brünett und liebt Blau. Liebt Blau. Gratuliere, Frank. Hat großartig geklappt. Übermorgen geht's los. Ihr Kollege Pepe wird Sie am vereinbarten Treffpunkt übernehmen. Wenn Sie etwas nicht wissen, wenden Sie sich nur an ihn, verstanden? Alles klar. Ich bezweifle aber, dass meine Mission Erfolg haben wird. Na, das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Leute mich gleich für Ihr Staatsgeheimnis Nummer 1 führen und freundlich grinsend sagen, hier, lieber Parek, steht das Ding. Sehen Sie sich's in Ruhe an und machen Sie damit, was Sie wollen. Das Gerät steht im 34. Stock der Zentrale. Sie sollen ein ganz bestimmtes Computerspeicherelement herbringen. Wir interessieren uns für das technische Teil als solches, besonders aber für die darin gespeicherten Informationen über Angriffsprioritäten. Wenn Sie das Teil entfernt haben, zerstören Sie den Computer. Klar? Ja. Aber man wird mich hüten wie eine Magnetkarte mit Staatsgeheimnissen. Ich werde doch nicht mal aus meinem Zimmer rauskommen. Dabei hilft Ihnen Pepe. Er ist Doppelagent und arbeitet dort im Zentrum für uns. Und warum holt er das Teil nicht heraus? Ja, weil wir nicht genau wissen, wo es steckt. Ich wiederhole, es ist für unsere Bürger von größter Wichtigkeit. Ja, ich weiß. Der Computer ist Teil eines weitmaschigen Angriffssystems. Ihre Vernichtungsmaschinerie kann unser Sonnensystem 3-mal zerstören. Und unsere kann es nur 2-mal. Mir ist das eigentlich ganz egal, wie oft. Wenn Sie das drüben sagen, fliegen Sie gleich auf. Ist Ihnen doch klar. Ja, natürlich. Da ist doch nur ein wenig der Bob Melus durchgekommen. Hoffentlich zum letzten Mal. So, wir werden Sie jetzt in einen künstlichen Dauerschlaf versetzen. Übermorgen, Punkt 4 Uhr früh, geht's los. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das kann ich brauchen. Noch eine Bitte. Ja? Besorgen Sie ein paar Informationen über Susanne. Das dürfte der Mauser ja nicht schwerfallen, wenn ich wiederkomme. Das heißt, wenn ich wiederkomme. Halten Sie das für sinnvoll? Naja, meinetwegen. Eigentlich sind Sie ein komischer Kauz. Trockener Wissenschaftler mit ein bisschen Romantik. Selbst ein Kauz ist er selber. Aber ich bin nicht einmal ich. Ein Mensch, der flieht, hat im Allgemeinen nichts weiter bei sich als sein eigenes Ich. Vielleicht noch ein paar Kleider drumherum. Zu meinem Ich gehört aber nicht einmal mein Körper. Ich besaß streng genommen nur mein eigenes Gehirn, der Rest war völlig fremd. Und dieses Gehirn war jetzt auch noch gespalten in Bob Melus und Frank Parek. Das Ich war also auswechselbar. Eigentlich hätte ich es mir aussuchen können, wie ein altmodischer Kippschalter. Nach oben der Melus, nach unten der Parek. Das Irre an der ganzen Sache war aber, dass ich nicht an den Schalter herankam. Den bediente ein anderer. Jetzt konnte ich nur geduldig warten. Zurzeit war ich der Parek. Spion, verhaftet, stundenlang verhört, eingesperrt. Ja, was ist los? Alarm! Der Parek ist weg. Was? Wo ist er? Das werden wir gleich wissen. Er hat irgendwie die elektronische Kontrolleinrichtung zerstört und ist über den Hinterflügel entwischt. Hier Nummer 2. Wir haben ihn auf dem Monitor. Er befindet sich in der zweiten Tiefgarage und steigt gerade in einen Wagen. Lass ihn nicht aus den Augen, verfolgt ihn! Hier Nummer 3. Ich kann den Wagen vom Hubschrauber aus erkennen. Er fährt über Schnellzubringer 118 nach Süden. Jetzt fährt er in den Einfahrtstunnel zur dritten Tiefebene. Hier Sektion 5A. Ja, aber gehen Sie doch aus der... Den Bildschirm. Er fährt nur auf Zubringer 118. Ja, der Wagen schon, aber Parek hat ihn auf Automatik gestellt. Habt ihr ihn? Hier Nummer 1. Wir haben ein paar Fasern seiner Jacke radioaktiv gemacht. Er kann uns nicht entwischen. Über unser Positionssystem in der ganzen Stadt ist er gut zu verfolgen. Was macht er jetzt, Nummer 1? Zurzeit befindet er sich in einem Schnelllift. Er ist gerade im 120. Stock ausgestiegen. Vermutlich will er zum Dachlandeplatz. Hier Nummer 3 aus dem Hubschrauber. Bisher ist er noch nicht auf dem Dachlandeplatz zu sehen. Aber ich habe ihn auf dem Monitor. An Nummer 2. Er geht im vorletzten Stockwerk herum. Schalten Sie doch mal die stationäre Fernsehanlage ein. Hier 2. Im Gang ist er nicht. Aber ich habe ihn doch nicht auf dem Schirm. Ja, was? Ich fliege direkt über ihn herum. Ja. Er geht im Gang des vorletzten Stockwerks auf und ab. Hier 1. Richtig. Wir sehen das auch. Moment mal. Nein, er ist nicht da. Hallo, Chef. Ja, was ist los, Nummer 2? Der verdammte Kerl hat seine Jacke ausgezogen und auf den rollenden Gehsteig gelegt. Das Ding mit den hübschen radioaktiven Fasern fährt lustig im Gang herum und er ist weg. Ach, ihr seid Pfeifen. Wir haben ihn wieder. Was? Er hat den Wagen über Automatik im Kreis herumfahren lassen, ist auf der anderen Seite wieder eingestiegen. Na, endlich. Inzwischen fährt er auch Schnellzubringer 1 aus der Stadt. Hier 3 vom Hubschrauber. Ich habe ihn. Sehr gut. Er will wahrscheinlich zum Militärflugplatz. Ich fliege mal rüber. Ja? Da muss er ja auf jeden Fall rauskommen. Er fährt wie der Teufel, müsste eigentlich schon längst da sein. Hallo, Nummer 3. Was ist? Sehen Sie ihn? Er ist gerade ausgestiegen und rennt zu einem Jäger, der eben gelandet ist. Chef! Ja? Ich habe Fahrer genau ins Ziel gerät. Nein, nein. Haargenau im Fadenkreuz. Ja. Ich könnte ihn ohne Risiko abschießen. Nein! Nicht schießen! Nummer 3! Nummer 3, nicht schießen! Nummer 3, melden Sie sich! Nummer 3! Nummer 2, was ist mit Nummer 3 los? Ich weiß nicht. Hier 5A. Der Hubschrauber von 3 spricht auf Fernmessung nicht mehr an. Hallo, Chef? Ja, was Tarek ist noch? Tarek ist wieder entwischt. Er hat den Piloten mit einer Laserpistole gezwungen zu starten. Die Maschine fliegt genau zur anderen Seite. Wenn Sie Befehl geben, schießen wir Sie mit einer Rakete aus einem Satelliten ab. Nein, lassen Sie das. Wir wollen den Piloten nicht gefährden. Noch was, Nummer 1? Ja, Chef. Weiß der Teufel, woher sich Tarek die Waffe verschafft hat, aber damit hat er den Hubschrauber 3 runtergeholt. Dem Pilot ist zum Glück nichts passiert. Wir konnten das auf dem Schirm verfolgen. Tarek hat um sich geschossen wie eine Raketenbatterie. Chef, es geht mich ja nichts an, aber... Ja, was denn? Wenn Sie mich fragen, ich meine, wie er das gemacht hat. Er mag ja ein fantastischer Spion sein, aber der Mann ist irre. Mein lieber Tarek, ich freue mich, dass Sie wieder hier sind. Kommen Sie, nehmen Sie Platz. Danke. Wissen Sie, als Geheimdienstchef ist man immer ganz besonders glücklich, wenn alte, verschollene Mitarbeiter plötzlich wieder auftauchen. Tarek, ich freue mich. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Es wäre fast schiefgegangen. Ja, ich weiß, ich weiß. Mensch, das war ja ein Meisterstück. Ich bin stolz auf Sie. Ihre Flucht hat drüben eine Menge Staub aufgewirbelt. Und zur Belohnung verhören Sie mich 2 Wochen? Sperren mich wieder ein, verhören mich nochmal und krempeln mein Gehirn um. Ja, das müssen Sie verstehen. Es bestand ja immerhin die Möglichkeit, dass die anderen Sie umgedreht haben, nicht wahr? Sie sollen über sehr wirkungsvolle Mittel verfügen, die Persönlichkeit vollständig zu verändern. Ja, aber nun ist ja alles in Ordnung. Ja. Ich möchte Ihnen eine vertrauliche Mitteilung machen. Nur zu. Sprechen Sie sich aus. Ich habe bis jetzt mit niemand darüber gesprochen. Einer Ihrer engsten Mitarbeiter ist Spion. Der anderen Seite. So. Was Sie nicht sagen. Wer denn? Sein Deckname ist Pepe. Den Rest müssen Sie selber herausfinden. Ja. Ich weiß. Er ist Doppelagent und arbeitet für uns, indem er den anderen falsche Informationen zuspielt. Da können Sie ganz beruhigt sein, mein Lieber. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Wann kann ich hier raus? Bald, mein lieber Tarek. Bald. Was wollen Sie denn machen? Ich möchte meine Eltern besuchen. Eigentlich war ich schon lange nicht mehr zu Hause. Erst kam der Auftrag dazwischen, dann will sie mich gefasst haben. Wissen Sie? Mein Vater. Mein Vater? Professor. Wir haben uns immer gut verstanden. Schrieb Buch. Schon als ich noch Kind war und später hat er mich sehr unterstützt. In meiner Studienzeit. Studium Biologie. Vor allem Ideen. Und Ideologe. Spionageabwehr. Und dann meine Mutter. Impressionistische Literatur. Auch zu ihr habe ich stets ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Und dann möchte ich auch wieder nach Hause mich ausruhen. Und natürlich... Unser Flugzeug geht in 20 Minuten, mein Lieber. Susanne! Du bist eklig. Ganz blond und ein bisschen romantisch. Nein. Eigentlich mehr brünett? Wie komme ich eigentlich auf diesen Namen? Wo bin ich eigentlich? Ja, was ist denn los, Tarek? Fühlen Sie sich nicht wohl? Doch. Nein, das heißt, mir ist schwindelig. Ich habe scheußliche Kopfschmerzen. Ja, das war ein bisschen zu viel für Sie in den letzten Tagen. Ich werde Sie in Ihr Zimmer bringen lassen. Pepe brachte mich zum Lift. Die Lämpchen sprangen von einem Feld ins andere. 115. Stock, 110. Stock. Ich fühlte mich wie im Traum. Es war alles so unwirklich. Erst die Flucht, dann die Verhöre, die Gehirnwäsche. Sie hatten mir nichts geschenkt. Und dieser Pepe, 45. Stock, war also ein Doppelagent, aber der anderen Seite, dieser Seite, 36. Stock, eine Zahl, irgendeine Zahl, wenn ich nur endlich draufkommen würde, eine verdammte Zahl, 34. Stock. Jawohl, im 34. Stock sollte das Gerät für die elektronisch gesteuerte Angriffsanlage stehen. Hier stand das Speichersystem mit den Angriffsprioritäten. Es knackte in meinem Kopf, als ob mir jemand einen Zahn ausgebrochen hätte. Ich drückte auf den Nothalteknopf. Was machen Sie denn da? Ich will die 34. Etage sehen. So, wirklich? Na, dann kommen Sie mal mit. Das ist ja unmöglich. Da staunen Sie, was? Und es wäre um mein Haar schief gegangen. Sie wollen damit sagen, dass Sie der Mauser falsche Informationen zugespielt haben. Dass der wunderbare Geheimcomputer als Teil eines hochbrisanten Angriffssystems nur aus der Anfangszeit ist. Sie haben das erfasst. Ich will nicht sagen, dass es dieses Angriffssystem nicht gibt, aber diese Dinge hier haben damit genauso wenig zu tun wie ein Pavian mit einer schönen Schauspielerin. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Das ist doch wirklich ganz einfach. Wir haben uns hier in der 34. Etage des Hauptquartiers ein kleines Museum eingerichtet. Für alte Apparate, mit denen wir mal erfolgreich gearbeitet haben. Und dann war es nur noch nötig, ein paar Falschmeldungen und Gerüchte zu verstreuen und die ganze Abteilung wie ein Staatsgeheimnis abzuriegeln. Und warum der ganze Aufwand? Das muss doch einen Grund haben. Da Sie offenbar jetzt einen klaren Moment haben, will ich Ihnen die Wahrheit sagen. Unsere Organisation hat herausgefunden, dass die andere Seite in der Lage ist, Gehirntransplantationen vorzunehmen. Denken Sie doch mal an den militärischen Nutzen einer solchen Operation. Kann ich mir vorstellen. Weiter. Tja, und bei uns klappt das Ganze nicht so richtig. So brauchen wir unbedingt ein Versuchsexemplar, ein Muster, wenn Sie so wollen. Ja, langsam verstehe ich. Sehen Sie? Deshalb legten wir diesen fetten Köder aus. Unsere Organisation hat eine geniale Vorarbeit geleistet, die ich Ihnen im Einzelnen nicht schildern kann. Jedenfalls hat die Mauser angebissen. Und wie? Sie sagten vorhin, es wäre fast schief gegangen. Was meinten Sie damit? Als Sie endlich hier waren. Naja, ganz sicher waren wir unserer Sache immer noch nicht. Markus glaubte bis zuletzt, dass Sie wirklich Parex sind. Natürlich haben wir Ihre Operationsspuren untersucht, aber so etwas ist ja auch leicht zu manipulieren. Andererseits hatte die Mauser alles sehr gut verwischt. Schließlich durften wir ja keinen Verdacht schöpfen. Und Ihr Markus hielt mich für Parek mit einem umgedrehten Gehirn. Richtig. Bis vorhin, als Sie den Namen Susanne erwähnten, das war ein Fehler. Wir wissen, dass Sie Bob Melles heißen. Ihr Schweine. Immer langsam. Offen gesagt, ich halte Sie für krank. Für ziemlich krank sogar. Die Manipulation an Ihrer Persönlichkeit drüben und dann auch noch unsere Gehirnwäsche, das hat Spuren hinterlassen. Und was haben Sie jetzt mit mir vor? Na ja, wir werden wohl nachsehen müssen. Sie meinen, Sie müssen mich auseinandernehmen. So kann man es wohl nennen. Gehen Sie zurück. Ich warte Sie. Ich brauche nur auf den Alarmknopf zu drücken. Ihr kleines Taschentelefon haben Sie oben bei Markus gelassen. Das habe ich gesehen. Und der Alarmknopf ist erst da drüben, an der Wand. Zum letzten Mal. Noch ein Schritt. Ah! Ihre Waffe nützt Ihnen jetzt auch nichts mehr. Pepe war stark und kannte alle Tricks aus der harten Spionageausbildung. Ja, da. Aber der Körper des Frank Parek war durchtrainiert. Und das Gehirn des Melos war wütend und verzweifelt. Mit der gesamten Kraft und Wucht, die ich aufbringen konnte, krachte meine Faust in sein Gesicht. Ich fiel zu Boden und rutschte quer durch den Raum. Ich kümmerte mich nicht weiter um ihn. Wenn ich am Leben bleiben wollte, musste ich so schnell wie möglich hier raus. Ich rannte zum Schnelllift und fuhr in das oberste Stockwerk. Der Dachlandeplatz war leer. Ein Hubschrauber oder irgendetwas anderes, wenn es noch fliegen konnte. Eine kleine Treppe führte zu der oberen Landefläche, auf der ein Hubschrauber stand. Und dann marschierte ich, Idiot, haargenau durch diese verdammte Lichtschranke. Alles Weitere ging schnell. Hinter mir wurden ein paar starke Scheinwerfer eingeschaltet. Durch einen Gang weiter rechts rannten einige Männer. Jeder hatte eine eigenartige Waffe in der Hand. Als sie mich sahen, schossen sie. Ich warf die große Stahltür zum Gang zu und rannte zu dem Hubschrauber. Als ich fast angekommen war, hatten meine Verfolger die Tür aufbekommen und rannten hinter mir her. Aber ich bemerkte noch etwas anderes. Und das war mein ganzes Interesse im Anspruch. Es war ein großer Senkrechtstarter, der dunkel und mächtig, ohne Positionslichter, 500 Meter entfernt in der Luft stand. Plötzlich kippte er zur Seite, schwang blitzschnell herüber und stand senkrecht über dem Landeplatz. Seine riesige Scheinwerfer unter dem Rumpf erleuchteten die Landefläche. Und dann war ich mitten drin. Meine Verfolger hatten sich zurückgezogen und waren in Deckung gegangen. Dann kam sehr schnell etwas von oben auf mich zu. Und fluchte duckte ich mich. Aber das dunkle Ding griff nach mir und zog mich hoch. Bevor ich in eine der Mitten gezogen wurde, gab es auf dem Dachlandeplatz unter mir eine heftige Explosion. Es war wie ein Wunder. Und doch steckte hinter dieser Rettungsaktion der Mauser ein Sinn. Es musste einen Sinn geben. Denn hinter der Mauser stand Max Borg. Und dieser skrupellose Geheimdienstchef spielte mit allem, was er in die Finger bekam, besonders mit Menschen. Die Mauser hatte also noch irgendetwas mit mir vor. Wenn ich nur wüsste, was. Es gab eigentlich nur eine Hoffnung, eine winzige Hoffnung, diesen undurchschaubaren Spielen zu entkommen, um die Balance in meinem Ich, das in sich selbst nicht zusammenpasste, wiederherzustellen. Susanne. Sie war die Einzige, die mir helfen konnte. Ich musste unbedingt mit ihr sprechen, und zwar so schnell wie möglich. Du lieber Himmel, Bob, ganz so schlimm war's ja nicht. Wir konnten sie ja gerade noch rausholen. Und woher wussten Sie, dass ich Ihre Hilfe so dringend nötig hatte? Von einem Überläufer. Er hat uns alles erzählt. Wir haben schnell eine Spezialeinheit eingesetzt und sie befreit. Sie hätten mich drüben lassen sollen. Aber mein Lieber, wo bleibt denn da Ihre Logik? Wir können doch nicht zulassen, dass man uns ein Staatsgeheimnis stiehlt. Was ich jetzt frage, kann ich bald auswendig. Wie soll's nun weitergehen? Die anderen wissen doch jetzt, was mit mir los ist. Ah, leider. Das ist eine brenzlige Situation. Nicht für uns, aber für Sie. Man wird natürlich versuchen, sie wieder in die Hand zu bekommen. Deshalb werden sie noch ein Weilchen bei uns bleiben müssen. Das sind ja wunderbare Aussichten. Als Max Borg mein Zimmer verließ, wurde die Tür hinter ihm nicht verriegelt. Ich hatte genau aufgepasst. Sie wollten also, dass ich mein Zimmer verlasse. Ich würde ihnen den Gefallen tun. Aber nicht durch diese Tür. Das erste Problem war die Fernsehkamera. Es dauerte nicht sehr lange, bis ich sie gefunden hatte. Sie war recht geschickt in einer Pop-Art-Collage aus alten Zahnrädern und Hebeln eingebaut. Frechheit siegt. Ich machte ein paar Turnübungen und wischte mir imaginäre Schweißtropfen von der Stirn. Dann zog ich meine Jacke aus und hängte sie mit harmlosem Gesicht auf dem Bilderhaken. Das Objektiv war verdeckt. Jetzt musste es schnell gehen, denn sie würden den Bluff bald merken. Ich entfernte das Blech vom Klimaschacht und stieg hinein. Der Schacht war nicht lang. Ich erreichte einen großen Filterraum, dessen Tür von innen zu öffnen war. Eine Viertelstunde später stand ich auf der Straße. Es war schon dunkel. Ich nahm ein Aerotaxi und 10 Minuten später stand ich vor Susannes Tür. Ja, bitte? Hallo? Susanne. Ich kenne Sie nicht. Ich bin's, Bob. Bob Melos. Hören Sie auf damit. Du musst mir helfen. Es ist für mich die einzige Möglichkeit. Wir könnten woanders hinfahren, eine kosmetische Operation. Nicht einmal die Mauser würde mich kriegen. Die Mauser? Sie sind wohl verrückt. Aber, Susanne, auch wenn ich nicht so aussehe wie Bob, ich bin's, glaub mir doch. Sie sehen wirklich nicht so aus. Das kann jeder sagen. Versuch doch zu verstehen. Sie haben eine Gehirntransplantation. Gehen Sie lieber. Sie war meine einzige Hoffnung gewesen. In meiner Situation die letzte Hoffnung überhaupt. Und so schnell war sie kaputt. Mit ein paar Sätzen. Einfach so. Eigenartig. Ich war nicht traurig, nicht verzweifelt. Nichts. Ich war nur müde. Als ich auf die Straße gehen wollte, stand ich vor Max Bock. Hallo, hallo. Hab mir schon gedacht, dass Sie hier sind. Außerordentlich schlau von Ihnen, wirklich. Kommen Sie, steigen Sie ein. Sie hat sie nicht erkannt und wollte ihre Geschichte nicht glauben. Stimmt's? Natürlich nicht. Hätten Sie sich eigentlich denken können, nicht? Oder dachten Sie, man kann so einfach mir nichts, dir nichts, ein neues Leben anfangen? Tut mir fast ein bisschen leid, Ihnen das zu sagen, aber im Grunde sind Sie das kleine, übrig gebliebene Rädchen. Ein überflüssiges Teil, nicht? Sie stehen genau zwischen zwei Fronten. Die Gegenseite sucht Sie als unser Staatsgeheimnis. Aber wir dürfen Sie natürlich nicht verlieren. Das müssen Sie verstehen. Andererseits können wir nicht dauernd auf Sie aufpassen. Aha. Also mit anderen Worten, es wäre vorteilhaft, wenn man mich liquidiert. Oh, ein hartes Wort. Aber genau so ist es doch, oder? Ich will offen sein. Uns wäre es lieb gewesen, wenn Sie vorhin Ihr Zimmer durch die Tür verlassen hätten, anstatt durch den Klimaschacht. Ach, so ist das. Jetzt verstehe ich. Wie heißt es so schön? Auf der Flucht erschossen. Wir haben fest damit gerechnet. Ansonsten wären Sie auch nie so leicht aus dem Hauptquartier gekommen, ist doch wohl klar. Das höhere staatliche Interesse hielt es also für unbedingt erforderlich, so ein unbequemes Objekt wie mich aus der Welt zu schaffen. Ich war ganz ruhig und wunderte mich nur, dass man so viel auf einmal vertragen kann. Mir wurde nur ein bisschen warm. Ich wollte auf den Knopf vor mir am Armaturenbrett drücken, um das Fenster zu öffnen. Ein wenig Fahrtwind, etwas von der friedlichen Abendluft. Nicht auf diesen Knopf drücken, für das Fenster weiter rechts. Nicht doch. Aber ich hatte schon gedrückt und schaltete damit ein kleines Tonbandgerät ein. Was ich zu hören bekam, war die Stimme von Max Bock. Er erklärte seinen Mitarbeitern einen Plan. Das war alles. Meine Herren, es wird die größte und wichtigste Aufgabe der Mauser sein. Das sind doch Sie. Ja. Wir müssen unter allen Umständen Informationen über das gegnerische Angriffssystem bekommen. Ganz besonders interessieren wir uns für ein neuartiges elektronisches Speichersystem dieser Anlage, in dem der gesamte mögliche Angriffsverlauf abgespeichert ist. Wir haben dazu Folgendes vorgesehen. Der bei uns in Haft befindliche Spion Frank Park bekommt ein neues Gehirn. Und zwar das Gehirn eines unserer Männer. Er wird dann zur Gegenseite zurückkehren und den Auftrag ausführen. Wir haben eine Liste mit den Namen aller uns erreichbaren Personen überprüft. Die medizinischen Daten und die geforderten Spezifikationen in Bezug auf Fachwissen und so weiter passen nur auf einen einzigen Mann. Er heißt Bob Melos und ist Entwicklungsingenieur in einem militärischen Labor. da die betreffende Person sich aller Wahrscheinlichkeit nach einer offiziellen Gehirntransplantation widersetzen wird, haben wir entschieden, auf andere Weise an sein Gehirn zu gelangen. Wir werden einen Unfall inszenieren. Das ist doch voll... ferngesteuerten Hubschrauber. Ja. Und zwar am kommenden Samstagmittag. In meinem Hirn ging etwas endgültig kaputt. Parek machte sich wieder bemerkbar. Als hätte man ihn mit einem Fußtritt geweckt. So, jetzt wissen Sie alles. Was? Was haben Sie gesagt? Oh, mir ist nicht gut. Ich sagte, jetzt wissen Sie alles. Tut mir leid, dass die Sache mit dem Computer eine Finte war. Wenn wir das gewusst hätten, große Geheimdienstchef hat doch wohl kein sentimentales Mitleid, oder? Ja, beruhigen Sie sich. Und ich ahne noch etwas ganz anderes. So, was ahnen Sie denn? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ein Geheimdienstchef ein Tonband mit seinem genialen Plan in einem Auto herumliegen lässt, zugänglich für jeden kleinen Agenten. Und was schließen Sie daraus? Dass Sie das Tonband absichtlich und extra für mich hierher gelegt haben. Was Sie nicht sagen. Und wozu? Halten Sie an! Also? Was ist? Was sollte das Tonband, Ihrer Meinung nach? Ich sollte die volle Wahrheit erfahren. Und Sie waren zu feige, mir alles zu erzählen. Ach, zu feige? Jawohl, zu feige. Ihr ganzer raffinierter Plan ist nämlich gescheitert. Von Anfang an. Markus und seine Leute hat mit Ihnen gemacht, was er wollte. Er hat Sie ausgespielt, Herr Geheimdienstchef. Also? Sie kennen jetzt Ihre Lage. Es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten. Ich weiß. Dann steigen Sie jetzt aus. Dieses Haus hier hat 137 Stockwerke. Was machen Sie da? Ich habe meine Lage überdacht, wie Sie gesagt haben. Bob, lassen Sie den Jetzt ergreife ich die Initiative. Als Frank Parek, verstehen Sie? Ja, ich habe ihn nicht... Seit 10 Minuten stehe ich unter dem Dach zum Schnellliftingang. Es ist kalt hier oben. Über mir sind eine Menge Sterne. Drüben auf dem Dach vom Block A ist ein Lufttaxiunternehmen. Der Landeplatz ist erleuchtet. Ab und zu startet ein Aerotaxi oder landet. Der C-Block, auf dem ich stehe, ist nicht ganz so hoch. Aber für meine Zwecke ist es ausreichend. Von hier aus bis zum Geländer des Dachlandeplatzes sind es etwa 10 Meter. Dann kommen abgründige 137 Stockwerke. Direkt vor dem C-Block gabeln sich 3 Hochstraßen. Bester Beton. Absolut zuverlässig. Da dürften selbst die größten medizinischen Fortschritte wenig nützen. Und sie haben erstaunliche Fortschritte gemacht. Im Augenblick fühle ich mich ganz gut. Hat Parek den Melos immer noch nicht ganz geschafft? Viel fehlt nicht mehr. Bestimmt nicht. Meister! Los, stopp ihn! Ich versuch's von der anderen Seite. Meine Verfolger sind auch schon da. Entweder die von der anderen Seite, die mich als Staatsgeheimnis suchen. Oder die Leute der Mauser, weil ich ihren Chef umgebracht habe. Tatsächlich. Ich stehe genau in der Mitte. Parek! Bleiben Sie stehen! Nicht doch, Mensch, bleiben Sie stehen! Das Geländer ist kalt. Vom A-Block startet gerade ein Hubschrauber. Komisch. Ausgerechnet jetzt. Und ganz unten. Haufenweise Lichter. Produktion des Westdeutschen Rundfunks hörten Sie Vollständige Transplantation, das manipulierte Ich von Stefan Destunis. Die Rollen und ihre Sprecher waren Bob Melus, Horst Frank, Susanne, Eva Gark, Max Borg, Arnold Marquis, Markus, Alwin Joachim Meyer, Pepe, Wolfgang Grönebaum. Außerdem wirkten mit Matthias Ponier, Arno Görke, Lutz Schulze, Harald Meister, Hans Küster, Günter Dübus, Harry Bon und Günter Krottki. Die Regie hatte Dieter Karls.